WDR 5. Neugier genügt. Ich kündige mich immer ganz gerne an bei den Sauen. Dann regen die sich nicht ganz so auf, bevor ich die impfe. Damit die wissen, dass da was kommt. 20 Sauen liegen in diesem Stall, jede in einer eigenen Box. Sie alle haben gerade ihre Jungen bekommen. Mit einer überdimensional großen Spritze, sie ist bestimmt 1,5 Meter lang, piekst Katja Bleis ein Muttertier nach dem anderen in den Hals. Die kleinen Ferkel flitzen aufgeregt um die Sauen herum. Wenn die so schön rund und muppelig sind, dann sind die doch schon niedlich, die Ferkel, oder? Die Schweine bekommen eine lebenswichtige Impfung gegen Fortpflanzungs- und Atemwegsstörungen. Und das gefällt ihnen gar nicht. Die sind einfach nur genervt. Also wehtun eigentlich nicht. Klar ist das ein Stich. Aber man kommt halt ja doch relativ häufig bei den Sauen. Und immer wenn man kommt, muss man irgendwas machen. Das finden die blöd. Aber das dient halt wirklich zum Schutz. Zum Schutz der gesamten Herde ist das einfach wirklich. Um ansteckende Krankheiten zu vermeiden, wird in der Massentierhaltung heute viel geimpft. Dadurch soll der Einsatz von Antibiotika oder anderen Medikamenten reduziert werden. Im nächsten Stall auf demselben Hof steht die Tierärztin inmitten einer freilaufenden Herde. Diese Schweine bekommen eine Grippeimpfung. Die 15 Sauen laufen hektisch kreuz und quer durcheinander. Katja Bleis muss aufpassen, nicht umgerannt zu werden. Blaue Flecken sind keine Seltenheit. Also zumindest bin ich immer noch wieder arbeiten gegangen. Also was gemein ist, beim Blutproben nehmen, weil die nimmt man hinten aus dem Schwanz, in den Bauch getreten. Und das ist blöd, weil man nicht weiß, was passiert ist. Beim Bein merkst du, ob es gebrochen ist oder nicht. Beim Bauch weiß man immer nicht, ist nur was passiert oder ist alles gut. Wir tragen Overalls über unserer normalen Kleidung, Gummihandschuhe, einen Haarschutz. Plastiktüten über den Socken und unter den hofeigenen Gummistiefeln. Die Gefahr, Keime auf andere Höfe zu übertragen, ist einfach zu groß. Es ist stickig im Schweinestall, gefühlte 30 Grad warm, und es stinkt. Obwohl der Impfmarathon nur eine halbe Stunde dauert, kommt mir das ewig vor. Und dann gehen wir endlich nach draußen. Also ich fand den Geruch jetzt nicht wirklich, war ganz okay, war ganz normal. Frische Luft ist schön, weil in diesen Plastikanzügen schwitzt man immer so schön. Deswegen finde ich das nett, wenn man rauskommt und es ist etwas kühler, oder? Ja. Ich sag klar, wenn man das nicht kennt, riecht das immer für einen. Ne? Aber ja gut, wenn man beim Menschen irgendwo so auf so eine öffentliche Toilette geht, riecht das auch nicht so lecker, oder? Katja Bleis wirkt bodenständig, ihre Statur ist kräftig, ihre braunen Haare trägt sie kurz. Die 47-Jährige ist gut drauf. Sie liebt die Arbeit mit den Schweinen und Rindern, das spürt man. Auch wenn das körperlich sehr anstrengend ist. Mit einer romantischen Bauernhofidylle hat der Job einer Landtierärztin wenig zu tun. Es geht ja eben darum, mit gesunden Tieren gesunde Lebensmittel zu produzieren. Und das muss man einfach auch als Nutztierpraktiker wissen. Da kann man sich jetzt nicht irgendwelchen Illusionen hingeben. Ja, das liebe Tierchen oder so, das ist einfach ein ganz anderer Art Job, sag ich mal, als in einer anderen Praxisart, wenn man jetzt mehr mit Kleintieren oder Pferden zu tun hat. Ne? Aber wenn man so todkranke Tiere sieht und die sind dann hinterher wieder fit, dann ist man schon froh. Auch wenn man natürlich im Endeffekt weiß, dass die irgendwann trotzdem geschlachtet werden. Es kommt ein Anruf aus der Praxis von Tierarzthelferin Christina. Kannst du, bevor du wieder zurück zu uns kommst, zu Krieger fahren? Dem habe ich nämlich gesagt, du kommst kurz vor Mittag. Eine Kuh mit Nachgeburt. Ja. Hat gestern gekalbt. Machen wir. Alles klar. Okidoki. Bis später. Bis dann. Ciao. 10 Minuten später ist Katja Bleis schon auf dem Hof von Heinrich Krieger und bereitet sich auf ihren Einsatz vor. Ein Fall, der schnell behandelt werden sollte. Schönen langen Handschuhe. Und die beneiden mich, die Humanmediziner. Hat mir mal einer gesagt, da hatte ich hier so einen Hundebiss. Der sagte, ich dürfe jetzt aber nicht arbeiten. Ich sage, wir haben noch Handschuhe. Sagt er, ja, die gehen aber nur genau bis hier. Ich sage, oh, wir haben die guten langen. Oh, die hätte ich auch manchmal gerne, sagt er. Weil wahrscheinlich manchmal auch nicht nur saubere Menschen auf sie zukommen. Da sieht man schon, ne? Da hängt die Nachgeburt. Die sieht jetzt nicht mehr ganz so schön aus, weil da schon Kot drüber gelaufen ist und Urin. Und dann ist Katja Bleis auch schon, wie so oft, mit ihrem rechten Arm bis zur Schulter in der Kuh. Wenn man das noch nicht gemacht hat, dann ist das warm, weich und dunkel. Und wenn man das schon öfter gemacht hat, dann fühlt man jetzt halt diese Nachgeburtsreste. Also ich bin jetzt mit dem Arm in der Gebärmutter und ich musste jetzt von jeder Rosette ja so runterstreichen, sag ich mal. Die Nachgeburt geht normalerweise von alleine ab. Passiert das nicht, muss der Tierarzt eingreifen. Sonst gibt es Gebärmutterentzündung, Nadel- und Krebsglanz. Bei der Gebärmutterentzündung kann es halt passieren, dass sie nicht so gut fressen. Und es kann vor allem hinterher passieren, dass sie nicht mehr so gut aufnehmen am nächsten Mal. Ne? Werden sie ganz schlecht wieder tragen. Wenn sie nicht tragen werden, gibt es kein neues Kalb und dann gibt es irgendwann auch keine Milch mehr. Ne? Es gibt ja nur Milch, wenn vorher ein Kalb gekommen ist. Heinrich Krieger hat 75 Milchkühe. Er muss von der Landwirtschaft leben, hat Frau und 4 Kinder. Jede kranke Kuh kostet ihn viel Energie und Geld. Er ist auch nur rar, was sie nehmen und die Milch, die ist weniger, ganz klar. Ich würde sagen, das macht 500 Liter Milch aus. Und das mal 35 Cent, können Sie ausrechnen. Und dass die Kuh jetzt am Pinkeln ist, ist ganz normal, weil ich einfach so reize da innen drin, dadurch, dass ich mit meinem Arm da drin gehe. Man sollte das nur möglichst nicht abkriegen. Das wird irgendwann, erst wird es schön warm und dann wird es irgendwann eklig. Für mich als Großstädterin, die Autoabgase und Menschenmassen gewohnt ist, ist das schon etwas merkwürdig, so zwischen Nachgeburtsresten und Kuhfladen. Für Frau Bleis ist das Alltag. Also das hier ist überhaupt nicht eklig. Das Einzige, wann es mal ein bisschen fies ist und man wirklich seine Nase zumachen muss, ist, wenn das jetzt dieses Ganze jetzt schon 4-5 Tage alt ist, dann fängt das wirklich an, irgendwann unangenehm zu werden. Weil dann sind da einfach bakterielle Zersetzungsprozesse drin und dann ist das einfach wie ein Kadaver. Ne? Also das wird nicht schöner. Dadurch. Wenn die Kuh hinten im Stall ist, das riechen wir vorne. So riecht das. Gut. So. Alles klar. Dinolytik, wie gesagt, 10. Ja, Tag. Ist klar. Habt ihr noch? Okay, schönen Tag noch. Ja, tschüss. Katja Bleis Arbeitstag fängt frühestens um 8 Uhr morgens an und hört spätestens um 19 Uhr abends auf, meistens jedenfalls. Eine Anfängerin macht das für etwa 2.300 Euro brutto im Monat. Überstunden werden in der Regel nicht bezahlt. Nach 17 Dienstjahren verdient Katja Bleis schon ein bisschen mehr. Das Arbeitspensum ist aber nicht weniger geworden. Kein Wunder, dass Großtierpraktiker Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden. Und dann hat man ja immer noch mal Nachtdienst zwischendurch. Ja, das weiß man aber eigentlich auch, wenn man den Job ergreift. Wenn man arbeitet, ob nun mit Mensch oder mit Tier, dann kann das nicht so nach pünktlich Feierabend und so, das funktioniert einfach nicht. Ne? Besonders familienfreundlich ist der Job nicht gerade. Katja Bleis hat einen Freund, aber keine Kinder, das macht es einfacher. Es muss aber viel passieren, bis die Tierärztin mal jammert. Es ist ihr Traumjob. Und das weiß sie schon seit ihrem 5. Lebensjahr. Es war jetzt nicht wie bei manchen irgendwie eine Fernsehsendung oder irgendwas, weil das war bei mir schon so früh. Da gab es das alles noch gar nicht. Und da wusste ich das schon immer. Und dann war ich halt auch öfter bei der Verwandtschaft. Die hatten halt Höfe dann in Herbstferien oder so und habe da mitgeholfen und so. Das hat das sicherlich alles noch verstärkt. Hab mir angeguckt, was der Tierarzt da so macht. Ne? Und war auf jeden Fall immer die richtige Entscheidung und würde ich auch immer wieder so machen. Für die Mittagspause fährt Katja Bleis zurück in die Praxis. Man hätte denken können, dass dafür gar keine Zeit bleibt. Och, ich schaffe das immer irgendwie. Bisher haben die mir das immer ermöglicht. Die beiden Tierarzthelferinnen Ronja und Christina sind auch da. Die Stimmung ist herzlich und entspannt. Die drei Frauen sitzen in einem kleinen Büro und breiten ihr Essen auf den beiden Computertischen aus. Das Brot mit Käse, das Brot habe ich selber gebacken. Weil ich eigentlich mein Brot immer selber backe. Manch einer fragt mich, wie ich das wohl schaffe, aber das geht. Man kann das einrichten. Ich glaube, es gibt auch Tierärzte, die wissen immer genau, wo man mittags am besten hinfährt, um da mitzuessen. Aber dazu gehöre ich nicht. Nee. Die wissen genau, ach, ich fahre, glaube ich, um 11:30 mal zu dem und dann werde ich bestimmt eingeladen. Nach einer halben Stunde Pause geht es wieder los. 50.000 Kilometer im Jahr ist die Großtierärztin unterwegs. Die Höfe, die Katja Bleis an so einem Arbeitstag abfährt, sind weit verstreut. Oft liegen sie versteckt hinter irgendwelchen Feldwegen. Uns begegnen höchstens mal ein paar Trecker. Ansonsten sind wir so mitten auf dem Land doch ganz schön weit weg von der Zivilisation. So fühlt sich das jedenfalls an. Wir mal gucken, wo wir hier hin müssen, weil irgendwie ist das noch nicht das, was ich wollte. Warum stehen hier keine Hausnummern? Das Gefühl verstärkt sich, als sogar das Navigationsgerät versagt. Das ist aber Nummer 4, ich brauche aber Nummer 19. Ja. Nach der Irrfahrt sind wir dann 10 Minuten später doch im Schweinestall von Hubert Rohling angekommen, im niedersächsischen Bernte im Emsland, rund 20 Kilometer von der nordrhein-westfälischen Grenze entfernt. Der Landwirt hält 120 Sauen und mästet die Ferkel selbst. Also wird einmal Skalpell genommen, der Rest vom OP-Besteck wird immer wieder steril gemacht, damit man eben auch auf die Art und Weise nichts überträgt von irgendwelchen Erregern. In der Regel kastrieren die Landwirte die männlichen Ferkel direkt nach der Geburt selbst. Sie bekommen dann ein Schmerzmittel, aber dürfen noch nicht betäubt werden, zumindest in Deutschland nicht. Wenn das Tier eine Fehlbildung hat, wie in diesem Fall, muss Frau Bleis helfen. Jetzt ist das Ferkel 5 Wochen alt. Das Schweinchen wird jetzt betäubt, weil das operiert werden muss, weil es ist ein Bruchferkel oder ein Binnenheber. Ein Bruchferkel bedeutet, dass es einen Leistenbruch hat. Das Schwein wird jetzt so gelagert, also sprich an den Hinterbeinen aufgehängt, dass ich, also dass möglichst das, was ich hier an Därm in meinem Hodensack habe, nach unten wegfällt und mich dann nachher bei der OP nicht stört. So eine Kastration dauert nicht länger als 2 Minuten, dann wird der Leistenbruch behandelt. Schon ist das kleine Ferkel wieder zugenäht. Für Hubert Rohling ist das auch kein schöner Anblick. Aber wenn er das Tier verkaufen will, ist so ein Eingriff eben notwendig. Es geht ja um den Geruch, den eventuell ein Eber erzeugt, ne? Ja, nur deswegen wird ja überhaupt kastriert, weil einfach männliche Geschlechtshormone, also zumindest beim Schwein, so einen Geruch auslösen wie nach so einem richtig schönen Pissoir, ne? Also so richtig, das schmeckt man nicht, also das ist hat keinen Geschmack, aber das hat einen Geruch. Und wenn man das in der Bratpfanne hat und brät das an, dann kriegt man das 3-4 Tage aus der Küche nicht mehr raus. Und deswegen hat man das eingeführt, dass Schweine kastriert wurden. Die normale Kastration soll auf Dauer ja in ein paar Jahren abgeschafft werden. Und grundsätzlich hat, glaube ich, kein Landwirt was dagegen, sag ich mal so. Einfach auch zusätzliche Arbeit, ne? Zusätzliche Arbeit und ist ja nicht unbedingt, sagen wir mal jetzt, die schönste Arbeit. Also das macht ja nicht unbedingt Spaß, sag ich mal. Bis 2018 haben die Wissenschaftler Zeit, ein System zu entwickeln, das eine Kastration überflüssig macht. Ab dem nächsten Jahr sollen Ferkel überall in der EU nur noch unter Betäubung bzw. mit einem Schmerzmittel kastriert werden. Katja Bleis wurde schon hunderte Male nachts aus dem Schlaf gerissen, um beispielsweise bei Kälbergeburten zu helfen. Je schwieriger der Fall, desto interessanter der Einsatz, sagt die 47-Jährige. Manchmal kann aber auch der Tierarzt nichts mehr tun. Was ein Totalschock, das ist mir glücklicherweise bisher nur 2-mal passiert, ist, wenn man so eine Kalziuminfusion macht bei der Kuh, das weiß man, dass das auf Herz-Kreislauf geht und kontrolliert deswegen auch das Herz immer. Aber es kann einem trotzdem passieren, dass die Kuh plötzlich so ganz komisch stöhnt und dann entweder liegt sie schon oder sie bricht zusammen und ist tot. Du stehst erstmal und denkst, nee, das kann jetzt nicht sein. Und das belastet einen natürlich schon, ne? Wenn man denkt, ja, jetzt noch mehr hinhören können oder jetzt noch langsamer laufen lassen, ne? Oder man sucht ja schon die Schuld bei sich. Auch wenn das gar nicht unbedingt so ist, aber trotzdem, ne? Auch Landwirte hängen an ihren Tieren. In solchen Fällen ist Katja Bleis aber froh, dass die Bauern eher pragmatisch sind. Man kann eben sagen, so, wenn ich jetzt das und das mache, ich habe eine Chance von, was ich, 50%, dass es funktioniert und 50% nicht. Und dann einfach sagen, ja, und du musst jetzt abwägen. Und das ist halt anders als in der Kleintierpraxis. Da würde man ja, sowas könnte man ja gar nicht diskutieren. Das ist ja nun mal der Liebling. Ne? Und dann muss man auch mit den Leuten ganz anders umgehen. Also das muss schon alles viel, viel vorsichtiger passieren. Bei den Landwirten kann das alles viel direkter passieren. Das ist mehr mein Ding. Ist einfach so. Landwirte müssen von der Nutztierhaltung leben. Das Wichtigste ist eine gesunde Herde, damit das Geschäft auch gut läuft. Da können die Kälbchen noch so süß aussehen wie bei dem Einsatz auf dem nächsten Hof. Ein Notfall. Nicht weglaufen. Das Kalb steht isoliert in einer kleinen Box. Ich messe jetzt gerade Fieber, beziehungsweise die Temperatur. Dabei kann ich mir dann auch gleich einen Eindruck verschaffen von dem Kot. Das Kalb hat nämlich Durchfall. Regina Bruns hat einen kleinen Mischbetrieb mit ein paar Rindern und Schweinen. Reich wird die 50-Jährige nicht davon, schon gar nicht, wenn die Behandlung fast genauso viel kostet, wie das Kälbchen derzeit wert ist. Wir werden dann schon gefragt, wie für ein Bullenkalb rufst du noch einen Tierarzt? Ne? Das lohnt sich ja gar nicht, aber willst du die denn so elendig verrecken lassen? Das macht man ja auch nicht. Das ist ja gut. Wenn er dir tot geht, hast du gar nichts verdient. Ne? Ich meine, viel kriegst du da eh nicht für, aber dann magst du ja auch nicht haben, ne? Erstaunlich, was so ein 3 Wochen altes Kalb schon alles einnehmen muss. Aber wieder geht es um wirtschaftliche Interessen. Wir geben dem ein bisschen Flüssigkeit, dass er das wieder ein bisschen auffüllt, ein bisschen Energie. dann kriegt er was, was den Magen-Darm-Trakt so ein bisschen stilllegt. Und ein Antibiotikum hat er ja schon bekommen. Da gebe ich noch ein anderes, falls das eben diese Parasiten sind, an die man denken muss mit 3 Wochen. Und dann Tee mit ein bisschen Traubenzucker, ja, und Salz. Und ne? Salz, genau. So hatte ich das auch, schwarzen Salz. Tee. Ich denke mal, das reicht auch bis morgen, aber dann würde ich mir noch mal so Diapruf holen. Ja. Hinten im Auto der Tierärztin sind mehrere Schubladen eingebaut. Darin befinden sich unterschiedlichste Medikamente, OP-Besteck, Spritzen, saubere Overalls, ihr Stethoskop. Sie muss auf alles vorbereitet sein. Die Landwirte verlassen sich darauf. Der letzte Termin für heute führt uns zu Antonius Rohling. Er hat 120 Mastbullen, die gegen Herpes geimpft werden müssen. Das Virus setzt sich bei Rindern auf die Schleimhäute und verursacht Atemwegs- und Fortpflanzungsstörungen. Wurde die Viecherchen ärgern. Ach, das ist ja schlimm. Ja, ne? Das als Tierarzt, ne? Ja, ich weiß. Hi. Hallo. Na? Alles gut? Ja. Was macht der Handel und Wandel? Da ist nicht zu viel los im Moment. Bullen sind immer gut am Preis, aber Schweine und Ferkel nicht. Das kann man vergessen, ne? Ja, das will überhaupt nicht. Viele Landwirte haben es schwer. Die Futterpreise und die Energiekosten sind so hoch, dass etliche Bauern ums Überleben kämpfen. Dr. Bleis hört sich ihre Sorgen an und versucht, Mut zu machen. Von den Medienvertretern und den Verbrauchern fühlt sich Antonius Rohling wie viele seiner Kollegen allerdings im Stich gelassen. Bei unserem Gespräch redet er sich richtig in Rage. Die wissen gar nicht, was genau los ist. Die haben ja keine Innenstädte, die haben ja keine Beziehung mehr zu Höfe, zum Vieh. Die wissen gar nicht, was Vieh ist, wie das gefüttert wird, dass das auch geschlachtet werden muss. Lebensmittel, das muss einfach da sein. Und alle sind gegen Mastställe, alle sind gegen Schlachthöfe, das ist Quälerei, Tiere töten. Das hat einfach da zu sein. Und das geht nicht. Die Kuh ist lila, ne? Und Milch gibt es im Tetrapack oder so, wo die herkommt. Der Verbraucher ist, der will billig kaufen. Das wird ja teilweise noch unter dem Einkaufspreis vom Schlachthof. Wenn man sieht, gehacktes 1,99 oder Nackenkotelett Sonderangebot mit 2,90. Geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Aber wird angeboten und so gekauft. Katja Bleis holt die Impfspritze für Bullen, die so lang ist, dass man sie locker als Duschstange verwenden könnte. Das ist auch notwendig. So ein Bulle wiegt über 400 Kilo. Da möchte auch Frau Bleis lieber hinter dem Stallgitter stehen und mit einem verlängerten Arm spritzen. Im Vergleich zu den Sauen lassen sich die Bullen das Gepiekse aber schon eher gefallen. So scheint es jedenfalls. Oh, die können auch mal ganz schön laut schimpfen mit uns. So wie der da jetzt. Und den einen roten noch. Gut, dann sind wir schon fertig. Dann müssen wir die eben auch aufschreiben. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.